Eine kaum zu identifizierende Leiche, grässlich zugerichtet. Auf dem nackten Boden, der blutdurchtränkte in der gleißenden, unbarmherzigen und an dem Geschehen unbeteiligten Sonne. Mit massenhaft schwirrenden Fliegen überall. Dieses eindringliche, gleichfrequente Summen, dieser beißende, bleierne Geruch nach fortgeschrittener Verwesung. Beginnende Zersetzung allen ehemaligen Lebens, hinaus nach dem längst eingetretenen Tod. Starke, höchst emotionale Ablehnung von meiner Seite aus. Die Ermittlung, nicht mein Wunsch. Großer Drang nach Weglaufen. Doch hier an diesem Ort, meine neue, ungewollte Ermittlung, dieses menschliche Desaster vor mir und in meinem schmerzenden Kopf. Der eigenartige, äußerst mitteilsame Täter, seine exakte Adresse und Handynummer auf der ansonsten zugerichteten, vor uns liegenden Leiche. Penibel saubere Schrift, fast zu perfekt. Nahe an einer gedruckten Druckschrift, Comic Sans Serif, diese spaltende Schriftart. Geliebt oder verhasst. Meine überaus engagierten KollegInnen, unterwegs zu der auf der Oberhaut der Leiche angegebenen Adresse. Ausgeschaltetes Blaulicht. Keine unnötige Aufmerksamkeit. Auch wenn der vermeintliche Täter, der Mitteilsame, die Ankunft erwartungsfroh am dreckigen Fenster hinter dem ebenfalls dreckigen Vorhang erkennbar, zitternd und über die Maßen stark schwitzend. Ein vermeintlich einfacher Einsatz. In Sicherheitsausrüstung anrückende KollegInnen, gepanzerte, schwarz gefärbte Kevlar-Protektoren, vorsichtiges, koordiniertes Vorrücken. Der nervöse Täter hinter dem durchscheinenden Vorhang, erwartungsgespannt auf die nähere Zukunft. Die langsamen, zähflüssig verrinnenden Sekunden. Näherung. Minutiös kontrolliert. Professionelles Training und exakte Umsetzung. Einem balletesken Schwanentanz gleich. Kommandos per abgesprochenen Zeichen. Umstellung des baufälligen Hauses. Klärung der Bereitschaft aller beteiligten Einheiten. Zugriff. Sturm durch die nicht abgeschlossenen Türen vorne und hinten. Drücken des Knopfes trotz allen Schweißes. Augenblickliche Zündung der angebrachten, versteckten Bomben. Grand Katastrophe. Unsere geordnete Welt völlig anders als zuvor.